dann schwarz wird mein Gesicht. Doch ich wollte es gerne wissen, ob es wahr ist oder nicht. Ob es wahr ist oder nicht. Gestern Abend, ei, wer dachte, dass der Fritz so böse ist. Als er mit mir scherzt und lachte, hat er plötzlich mich geküsst. Hat er plötzlich mich geküsst. Mir verging vor Angst die Sprache, und um mein Gesicht zu sehen, lief ich eiligst hin zum Backen. Doch es war noch zart und schön. Doch es war noch zart und schön. Zart und schön blieb mein Gesicht. Drum muss man nicht alles glauben,